欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Schau mal, Sarah, diese Jacke dort gefällt mir sehr gut. Die Farbe ist schön, aber probier sie lieber mal an, bevor du sie kaufst. Gute Idee. Weißt du, wo hier die Umkleidekabinen sind? Dort hinten links.Welche Größe brauchst du eigentlich? Ich nehme die Größe M. Der Stoff fühlt sich wirklich sehr weich und hochwertig an. Und? Wie sieht es aus? Oh, sie passt perfekt. Und sie steht dir auch ausgezeichnet. Meinst du? Ich finde auch, dass sie schick aussieht. Ist sie eigentlich reduziert? Ja, schau auf das Etikett. Sie kostet nur noch 50 Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen. Klasse, dann nehme ich sie. Ich gehe gleich zur Kasse. Vergiss nicht, die Quittung aufzubewahren, falls du sie später doch umtauschen möchtest. 这段对话非常实用，我们赶快来分析一下。一开始 Sarah 建议 Lucas 最好先试穿，用了 anprobieren 这个动词。 对，他还用了 lieber， 这是 gern。 的比较期，意思是最好还是，如果这件衣服是全店最漂亮的，我们可以用最高级 am schönsten。 接着 Lucas Mon Umkleidekabine 在哪里？ 这就是试穿室。他还提到了 die Größe 尺寸，以及 der Stoff 也就是布料。 这里我们可以练习关系子句，比如 Die Jacke, die dort hängt, ist schick. 那件挂在那里的外套很时髦。这里的 die 是主格关系代名词。 如果是受格呢？ 比如 Die Jacke, die ich anprobiere, ist weich. 我正在试穿的那件外套很柔软。 这里的 die 就是受格。 穿上后Sarah 说 Sie passt perfect. 注意 passen 是指尺寸合适，而 Sie steht dir 是指这件衣服很适合你，很好看。 Lucas 们这件有没有 reduziert 也就是打折降价。 Sarah 说只要50欧元，真是个 Schnäppchen， 意思是捡到便宜，非常划算。 最后别忘了拿 die Quittung 收据，万一要 umtauschen 会换跨值才用得到。 大家下次去买衣服时可以试着用这些德文单字哦。下次见。